O, die ihr glaubt, viele von den Gelehrten und den Menschen verschlingen fürwahr den Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt. Nun kostet, was ihr zu horten pflegtet. Gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist 12 Monate, im Buch Allahs festgelegt am Tag, da er die Himmel und die Erde erschuf. Davon sind 4 geschützt. Das ist die richtige Religion. So fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu und kämpft gegen die Götzendiener allesamt, wie sie gegen euch allesamt kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat. So erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat. Ihre bösen Taten sind ihnen ausgeschmückt worden. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. O, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lässt? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von Zweien vertrieben. Als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte: Sei nicht traurig, gewiss Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die er nicht sah. Und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören: Wenn wir es könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen. Dabei vernichteten sie sich selbst. Doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen. Allah verzeihe dir. Warum hast du ihnen erlaubt, zurückzubleiben, bevor sich dir diejenigen klar gezeigt haben, die wahrhaftig sind und du die Lügner kennst? Diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht abzumühen. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag nicht glauben und deren Herzen zweifeln, so zaudern sie in ihrem Zweifel.